wenigstens mal zugucken. Vom Dachfenster aber drin stehen nur Puppen und Wachsgangster. Wow, ich kann nur staunen. So ein Ort, wir brauchen einen Haufen an Know-how. Und außerdem sprengt das Ottos normalen Sparstrumpf. Nur das Make-up geht ab wegen Küsschen und Umarmung. Ich versteh das nicht, ja, ich kapier's nicht. Die liefern sich für Lackschuhe, nen Riesenpapier. Krieg ich mal Lochen auf Lebzeit für den Mercedes-Benz, wenn meiner einer pennt und durch die Gegend trampt. Doch das Leben ist toll, voller Gold und Tralafiti. Nur seht ihr es nie, wie Zugmaler die Graffiti. Der Zeitaufwand am Kleiderschrank passt echt haargenau, wenn man das Leben live miterlebt, abends im TV. Ich versteh das nicht. Ich auch nicht. Was die da alle brauchen, ist unglaublich. Die haben doch alles neu, sehen auch klasse aus. Doch nehmen weiter gerne Stress und Krachen Kauf. Ich versteh das nicht. Ich auch nicht. Die reißen sich ein Bein aus für ein Make-up und ein Outfit. Und hackern den Tag lang für ein bisschen Laufsteg. Selbstverwirklichung, leid, bis ihr drauf geht. Aus der Schule, der sich mit Gold schmückt. Hat einen Blick für teure Autos, aber für mein Golf nicht. Es hat sich gerecht, hat mich geschrammt, Beule reingekriegt. Ja, ich auch, nur die Beulen sieht man bei mir nicht. Denn die alte rechts passt perfekt zu neuen Linken. Und das Trio ist komplett, hat nämlich noch eine Beule hinten. Ich bedankte mich für den symmetrischen Kratzer mit der Bitte, sei jetzt wenigstens tapfer. Wir beide waren ja auch nicht mehr Jugendfreunde. Sein Girl macht sein Geld ihm, deren Busenfreude. Ich glaube, er führt sie in siebten Himmel. Da merkt sie, und die Wolke aus Schimmel. Was für ein Theater, er flog auf mit seinem Schwindel. Hat jetzt nicht nur Kratzer, jetzt ist er auch noch Single. Macht auf dicke Hose oder trägt er gar eine Windel? Verdammt, die Mode ist doch alles nur nicht simpel. Ja. Ich versteh das nicht. Ich auch nicht. Was die da alle brauchen, ist unglaublich. Die haben doch alles neu, sehen auch klasse aus. Doch nehmen weiter gerne Stress und Krachen Kauf. Ich versteh das nicht. Ich auch nicht. Die reißen sich ein Bein aus für ein Make-up und ein Outfit. Und hackern den Tag lang für ein bisschen Laufsteg. Selbstverwirklichung, leid, bis ihr drauf geht. Ich kack auf nen Job, ich hab da drauf keinen Bock. Ich brauch keinen Schmuck, so wie du. Ich zieh mein Ding durch, bau Beats und sing und zieh mit meinen Cans in Zug. Was will ich, Punk oder billig schon? Ich find mein Glück bei dem, was ich tu. Ich sag, Leben ist Kunst, nimm's bequem und ist Funst und lass mich mit Regeln in Ruhe. Ich kack auf nen Job, ich hab da drauf keinen Bock. Ich brauch keinen Schmuck, so wie du. Ich zieh mein Ding durch, bau Beats und sing und zieh mit meinen Cans in Zug. Was will ich, Punk oder billig schon? Ich find mein Glück bei dem, was ich tu. Ich sag, Leben ist Kunst, nimm's bequem und ist Funst und lass mich mit Regeln in Ruhe. Ich versteh das nicht. Ich auch nicht. Was die da alle brauchen, ist unglaublich. Die haben doch alles neu, sehen auch klasse aus. Doch nehmen weiter gerne Stress und Krachen Kauf. Ich versteh das nicht. Ich auch nicht. Die reißen sich ein Bein aus für ein Make-up und ein Outfit. Und hackern den Tag lang für ein bisschen Laufsteg. Selbstverwirrt.